Ohne die Unterwerfung der Sachsen wären die deutschen Stämme, der christliche Teil im fränkischen Weltreich und der heidnisch-altsächsische immer weiter auseinandergekommen. Das Sachsenland wäre ohne die furchtbare Gleichschaltung Karls des Großen vielleicht gar nicht zu einer Gemeinschaft mit den übrigen Deutschen gelangt. Das deutsche Volk aber wäre eines seiner wertvollsten Teile, vielleicht seines damals gesündesten, beraubt worden. Schmerzlich jedoch bleibt die Verbindung von Eroberung und Glaubensvergewaltigung. Schmerzlich, dass der alte, artgemäße Glaube nicht der Predigt und dem Märtyrertum erlag, sondern innerlich noch lebend mit dem Schwerte des Siegers ausgerottet wurde. Die Sachsen haben sich, um über die Einzelphasen des Kampfes hinweg gleich auf das Ergebnis zu blicken, über 30 Jahre bis zum Jahre 804 heldenmütig zur Wehr gesetzt, bis sie schließlich dem erbarmungslosen, stellenweise sogar unmenschlichen Druck ihrer überlegenen Gegner erliegen mussten. Es ist sehr die Frage, ob Karl ohne den Bekehrungszwang nicht rascher zum Ziel gekommen wäre. Wertvollstes Blut wäre erspart geblieben. Jedenfalls aber, durch die Unterwerfung der Sachsen wie auch der Bayern entstand aus dem Fränkischen das deutsche Volk. Als Karl von Italien zurückkehrt, da die Sachsen den Rachekrieg begonnen haben, entschließt er sich zur Unterwerfung und Christianisierung dieses Volkes. Der ganze fränkische Heerbann wird auf ihr Land geworfen, das durch seine Bodenbeschaffenheit, durch seine Sümpfe und Wälder, durch seine schlechten Wegverhältnisse kein leichter Gegner ist, ganz abgesehen von der überlieferungsmäßigen Tapferkeit seiner Bewohner. Dem Feldherrn Karl sind sie aber nicht gewachsen. Die Lippe aufwärts, dem alten Eroberungswege der Römer folgend, dringt er vor, nimmt die Eresburg und auch die Sigiburg, das ist Hohensieburg an der Ruhr. Im Bukigau, also in Bückeburg, lassen sich viele vornehme Sachsen taufen. Es ist der Beginn des Abfalls der Adligen von der Volkssache. Aber schon 776 ist ein neuer Feldzug nötig, die Eresburg muss wieder zurückerobert werden. Ein Jahr darauf wird der erste Reichstag im Sachsenlande in Paderborn abgehalten. Hier mögen bereits jene brutalen Gesetze erlassen worden sein, die ein Dokument des Ausrottungskrieges genannt werden müssen. Jedes Vergehen gegen die junge christliche Kirche in Sachsen wird mit dem Tode bedroht. Jede Verschwörung gegen sie oder gegen den König, jede Unterlassung der Taufe, jeder Bruch der Fastenordnung. Selbstverständlich, dass die wildeste Empörung losbrechen musste, besonders bei dem schwerflüssigen fälischen Volksteile, der, das bäuerliche Element bildend, am treuesten an der alten Überlieferung festhält und ohne viel die Opfer, die er bringen muss, zu wägen, den Kampf auch einen bei vernünftiger Überlegung aussichtslosen aufnimmt. Wie 1809 die Tiroler unter Andreas Hofer, stehen allenthalben die sächsischen Bauern unter ihrem Führer, dem zähen Westfalen Widukind, gegen die fränkischen Verfolger auf, gerade als der König in der Ferne auf neuem Kriegszuge weilt. Mit der Unterwerfung der Engern und Westfalen hatte Karl den Krieg als beendet angesehen. Er weilt in Spanien. Auf dem Reichstage von Paderborn war eine Gesandtschaft der Mauren erschienen, den großen Frankenkönig gegen die eigenen Glaubensgenossen anzurufen. Seit den Tagen Pipins ist dort manches anders geworden. Der Islam ist durch die Mordtat des Abul Abbas gegen die Omeyyaden gespalten. In Spanien werden die abbasidischen Mauren von Abderrahman bedrängt. Ihnen zu helfen geht Karl 778 über die Pyrenäen. Zwei fränkische Heere greifen an. Pampeluna, Saragossa und Huesca fallen. In diesem Augenblick kommt die Hiobsbotschaft aus der Heimat. Die Sachsen sind von der Lippe, der Ruhr, der Lahn her am Rheine erschienen, nachdem sie überall Klöster und Kirchen zerstört. Am Rheine abgewiesen sind sie eben daran, über die Hessen und Thüringer herzufallen. Fulda ist bedroht. Karl muss zurück. Seine Nachhut wird in den unheimlichen Gelände der Pyrenäen von den räuberischen Basken unter ihrem König Lupus überfallen. Sie wird, nach der Sage, in der Bergschlucht von Roncal niedergehauen. Neben angesehenen Führern ist unter den Gefallenen auch der Graf Ruotland von der bretonischen Mark, der Held der französischen Rolandslieder und des deutschen Rolandsliedes aus dem 12. Jahrhundert. Rasch ist Karl wieder auf dem sächsischen Kriegsschauplatz. Er wirft die Sachsen bei Bocholt an der Ahr und dringt von neuem die Huldigung der Westfalen, Engern und Ostfalen erzwingend bis an die Weser und Oker. Wieder lassen sich viele Adlige, die wohl zuerst die Unüberwindlichkeit der fränkischen Macht erkennen und deren Machtstellung bei der Eingliederung nicht leidet, taufen. Die fränkische Heeres- und Gerichtsverfassung wird eingeführt, neue, strenge Strafen werden verkündigt und auch die geistliche Einteilung des Landes wird vollzogen. Reichstag von Lippspringe 780 und 782. Und wieder hält der König den Krieg für beendet. Er wendet sich nach Italien, wo er seinen zweiten Sohn Pippin zum König der Langobarden, den dritten Ludwig zum König von Aquitanien salben lässt. Die Macht der Franken wächst auf der Halbinsel immer mehr. Ein langobardischer Widerstand in Friaul ist zusammengebrochen. Karl wird jetzt auch in römischen Angelegenheiten bemüht. Der Papst ist ihm durchaus ergeben. Auf die Nachricht von einem Einfall der Sorben lässt Karl Pippin als König in Italien zurück und wendet sich gegen die neue Erhebung. Die Sachsen weist er an, neben einem ostfränkischen Heere gegen den Feind vorzugehen. Da steht Widukind nochmals auf. Ehe sich noch ein zweites Frankenheer, das nun in Sachsen einrückt, mit dem ersten Bedrohten vereinigen kann, wird dieses bei einem unbesonnenen Angriff von den Sachsen am Berge Sündel 782 vernichtet. 4 fränkische Grafen fallen. Was aber nun geschieht, gehört zu dem entsetzlichsten unserer Geschichte. Karl erscheint mit einem mächtigen Heere an der Weser und vollzieht ein grauenhaftes Blutgericht an dem ihm vom sächsischen Adel ausgelieferten Teilnehmern an der Erhebung. Er lässt in einer beispiellosen Tat des Zornes 4.500 Sachsen nach den Buchstaben des Blutediktes zu werden an der Aller enthaupten. Das Ende aber ist wieder ein anderes, als Karl erwartet. Eine allgemeine Erhebung erfolgt und die Franken geraten in schwere Bedrängnis. Jedoch ihre bessere Bewaffnung und das Feldherrentalent des Königs siegen. Bei Theodmallus und an der Hase unterliegen im Jahre 783 die Sachsen. Aber selbst im nächsten Jahre wird noch gekämpft. Bis zur Weser dringt Karl vor, auch im Winter lässt er das Sachsenland verheeren, er selbst überwintert auf der Eresburg. Im Jahre 785 stößt der Franke bis zur Elbe vor. Der sächsische Widerstand bricht nun zusammen. In der fränkischen Pfalz Attigny erscheint selbst Widukind, die Taufe zu empfangen und sich zu unterwerfen. Der Adel des Sachsenlandes gibt den Kampf auf. Die Bauern aber haben noch 20 Jahre weitergestritten. Und was für Opfer haben sie gebracht?